Oder ich, oder du? Wir kommen rein wie ne Jungfrau, mit dem Scheiß, der dich umhaut. Ja, wir reißen den Mund auf, bringen die Reime in Umlauf, weit verbreitet wie Unkraut. Und das kann nicht jeder, denn nur wir bringen die Kacke ins Rollen wie Mistkäfer. Wir sind Pflichtthema, seid gespannt wie im Bettlaken, weil wir im Track wie Bauchspeck pures Fett haben. Spitze wie Stecknadel, geschickt wie ein Telegramm, auch mit jedem Reim sein Leben eingehen ist ran. Die Jungs von nebenan, was? Die brennen wie Schürfunden. Wenn wir ein Leben lang den Bass im Zirn pumpen, bis zum Stirnrunzeln, lassen wir hier alles heiß machen. Neu Dampf und der Marsch, so wie Scheiß auf. Mikes rauchen, Boxen glühen, Vinyl fängt Flammen. Alles brennt an, es ist nix mehr der entspannt. Also denk dran, keiner widerlegt die Meinung, denn Leute finden uns gut wie mit Wegbeschreibung. Das sind er, ich und er, zusammen sind wir er. Ich mach mal richtig Lärm, das sind er, ich und er. Das sind Schlände und Köhn, wollt ihr noch mehr? Wir kommen rein wie pures Gold, mit dem du weißt schon was. Wenn ihr es einfach nur so wollt, geht die Scheiße, sind wir zwei am Start. Habt ihr von uns beiden gehört? Ja, bei uns geht der Punk ab wie bei einem Friseur. Wir sind in deinem Gehör und gehen nicht wie defekt. Da würde Eindruck effekt, das Shit ist perfekt. Ihr wisst es ja jetzt, aber egal, wir sagen's nochmal. Wir haben den Sound im Gepäck wie Gitarrenkoffer. Oh. Ach ja, und noch was, hab ich da schon gesagt? Ja, bei uns ist mehr los als bei einer Tombola. Also bitte komm mal klar und spitz deine Ohren, denn wir sind spitze wie Dorn und so richtig in Form. Denn dafür sind wir geboren, wir nahmen Rap ins Visier. Und jetzt geht die Scheiße ab wie mit Toilettenpapier. Mikes, Chicky, checken wir hier, in der Hoffnung, ihr kapiert's noch. Dick, Digga, am dicksten, wir sind fett wie Schmierstoff. Das sind er, ich und er, zusammen sind wir er. Ich mach mal richtig Lärm, das sind er, ich und er. Das sind Schlände und Köhn, wollt ihr noch mehr? Give me some more. Wir kommen rein wie vollkommen sauber mit dem Check, den Scheiß. Die Typen, die noch fauler sind als ein gestrecktes Bein, mit den üblichen, gemütlichen, relaxten Zeilen und den typischen südlichen Texten halt. Augen auf in nächster Zeit, denn auf eurer Mattscheibe kleben wir zwei ab jetzt wie ne Backpfeife. Wir verabreichen Sound per Knopfdruck wie Automaten. Was denn Fix sitzen, Gags in unsere Hausaufgaben. Uns genau zu sagen, ey Alter, was glaubst denn du? Bevor der Text nicht steht, machen wir kein Auge zu. Und ist es laut genug, geben wir Stoff wie Dealer. Brenn Boxen nieder, burn dein Kopf wie Fieber. Doch lieber drehen wir am Rad wie ein Leierkasten, Mann, und beweisen, wie viel Spaß fängt der Feierabend an, man beim Feiern haben kann. Und wir sind raus, das ist okay. Ja, wir kratzen die Kurve wie ein Disc-Jockey. Das sind er, ich und er, zusammen sind wir er. Ich mach mal richtig Lärm, das sind er, ich und er. Das sind Schlände und Köhn, wollt ihr noch mehr? It's a new sound in town.